Ich habe ein schlechtes Gewissen, aber meine Schuld ist es nicht. Heinrich schlug vor, eine Ausstellung für Kinderzeichnungen zu besichtigen. Ich lehnte ab. Er ließ nicht locker. Und ich ließ mich überreden. Ich habe die Annonce gesehen und die Gelegenheit genutzt. Kinder sind richtige Maler. Hier ist ein Katalog. Schauen Sie mal. Sie sehen die Welt mit Ihren Augen. Sie malen farbenreich und fantasievoll. Entzückend!